Er Musik. In der folgenden Dreiviertelstunde hören Sie, meine Hörerinnen und Hörer, eine Komposition des Züricher Komponisten Edu Haubensack mit dem Titel Odem. Willkommen dazu im Atelier Neuer Musik. Doch zunächst einige Informationen zum Werk und zur Person von Haubensack. Edu Haubensack ist 1954 in Helsinki geboren, studierte an der Musikakademie Basel Musiktheorie und Komposition. Seitdem ist er mit einer Reihe von Arbeiten für Gitarre Solo, Klavier Solo, mit szenischen, ausstellungsartigen und radiophonischen Arbeiten hervorgetreten. Für die musikszenische Komposition Gleichgewichte erhielt er 1984 den Preis im internationalen Kompositionswettbewerb der Stiftung Künstlerhaus Boswil von einer Jury, in der Rainer Bredemeier, Gerhard Rühm, Bogusław Schäfer und Hans Wütrich zusammengearbeitet haben. Das Grenzüberschreitende dieser Arbeit geht schon aus dem vollständigen Titel hervor. Gleichgewichte, eine mehrschichtige Komposition für unendliches Meerbild, imponierendes Hirschgeweih, konzentrierten Steinwerfer, atemstarken Posaunisten, genaue Violinen und Bratschen, saftige Klarinetten, klargeistigen Dirigenten und ein hüpfendes Mädchen mit Ball. Sein Stück Odem auf einen Text von Ilmar Rakusa nennt der Komponist eine Sprachkomposition für eine Stimme in Mehrspurtechnik. Den Ansatz, die Idee und Einzelheiten zu seinen Verfahrensweisen hat er in einem Kommentar festgehalten, der im Themenheft Unerhört – Zeit für neue Musik im Mai 1996 der Zeitschrift Du vollständig veröffentlicht ist. Hier einen Auszug daraus. Die Zerstörung der Bedeutung eines Wortes oder die Zerstückelung von Sätzen legt musikalische Topografien frei. Bereits zwei verschiedene Sätze, geschrieben am selben Ort des Papiers, verschleiern deren Inhalte beinahe vollständig. Erzählen zwei Menschen sich gleichzeitig eine Geschichte, real ein Novum, sind beide nicht in der Lage, die eigene erfrischend vorzutragen und die andere verstehend aufzunehmen. In der Musik jedoch, wo das Ohr keinen verbindlichen semantischen Code wie in der Sprache erkennen muss, sind zwei oder mehr Stimmen seit der Erfindung der Polyphonie eine Selbstverständlichkeit. In meinem für das Radio konzipierten Hörstück Odem erklingen an gewissen Stellen bis zu 60 Wörter gleichzeitig. Durch das vollkommene Löschen des Sprachsinns erreichen die Wörter musikalische Dimensionen. Ausgangspunkt meiner Beschäftigung mit Sprache war Lineatur, ein Text von Ilmar Rakusa. Bereits das grafische Bild inspirierte. Die beiden ineinander verschränkten Texte verschiedenen Inhalts und in differentem Ton stellen musikalisch gedacht eine zweistimmige Invention dar. Die Zweistimmigkeit der Vorlage wurde gesprengt und die Trümmer wurden im neu entstandenen Raum Geschichte gesichtet. 1272 Wörter lagen da. Sie wurden horizontal rhythmisiert und vertikal geschichtet, Einzelwörter an einem Punkt gefroren und als Geräuschlinie verlängert, zum Beispiel Eidechse. Odem, Atem, Hauch, Luft sind die Schatten der Sprache. Mit einer Ausnahme ist die ganze Sprachkomposition gehaucht und geflüstert. So wird ein neues Instrumentarium geschaffen, das einen anderen Klangraum, eine andere Farbe betont. Sprache ist immer auch Klang. Farbe, Rhythmus, Tonhöhe, Dynamik, Artikulation, alles musikalische Größen. Eine lang zurückliegende Eisenbahnfahrt ließ mich die Zischlaute eines Gespräches als eigenständige rhythmische Ebene erfahren. Und so entdeckte ich die komplexe Musikalität der Sprache. Flüstert man aus einem Alphabet die letzten drei Buchstaben X, Y, Z, X, Y, Z, So entsteht ein kleines musikalisches Universum. Das Weglassen der Stimme befördert die Sprachgeräusche an die Oberfläche. Der artikulierte Atem oder auch Odem lässt Geräuschkristalle entstehen, während vervielfachte Stimmen schnell Wirtshausatmosphäre verbreiten. Eine Geräuschstudie war mir wichtiger als allzu bekanntes Stimmengewirr. Nach der Niederschrift der Wortpartitur, nach der Geldsucherei und dem Evaluieren der elektronischen Möglichkeiten kam die Arbeit im Studio. Es wurden mit meinem hervorragenden Assistenten Cornelius Pöpel viele Tage für Mikrofonaufstellungen, analoge und digitale Wege, Chirurgien am Einzelwort und die Trockenlegung akustischer Räume verwendet. Meine Artikulationen wurden direkt auf eine analoge 24-Spur-Bandmaschine gesprochen und digital auf zwei Spuren Stereo abgemischt. Festgehalten wurde quasi ein Rohzustand ohne jegliche elektronische Effekte oder künstliche Räume. Gegen Schluss von Lineatur erscheint, singulär gesetzt, das Wort Langsamkeit. Das Tempogefühl der gesamten Komposition Odem ist trotz virulenten Stellen dasjenige eines äußerst langsam sich erweiternden oder verkleinernden Zeitraumes, eines groß angelegten Largo. Fein abgestufte Zeitveränderungen ergeben polymetrische Felder, ähnlich den rhythmischen Schwankungen unserer Physis. Das Atmen, die Nerven, das Herz. Soweit der Züricher Komponist Edu Haubensack zu seiner Sprachkomposition Odem. Zu ergänzen ist eigentlich nur, dass er selbst den Part des Flüsterers und Sprechers in seinem 37-minütigen Stück realisiert hat. Der liegt erste. sein alle. Das inneren Korn Vorgänges Kartoffeln Kusch. ewiger Kreis von Sinnlosigkeiten. Die Erste, die Gewonnen, die Ares. zwischen den fünf Strich Right. Geht. Sei unpräzis. Die saugst. Sonne. Etwa verliere Geschmack an. Aus. Schönheitsgründen unter Seite des Dreiecks ein Bekertierst zu ist kaum kleinsten aufgebaut. Kurzschlanke Licht ganz aufwählt. Hirnauges dir geordnetes Zer Rund. Was? Rund. für sieben. Du Wasser. Erde. Kontroll. Dir. Ahorst. Die Eiche. Geschlagen. Die Jam die gesammelt sein. Der Mann gesammelt seins nirgendwo. Im Atelier Neuer Musik im Deutschlandfunk hörten Sie die Sprachkomposition für eine Stimme in Mehrspurtechnik mit dem Titel Odem von dem Züricher Komponisten Edu Haubensack in einer Produktion der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft aus dem Radiostudio Zürich, dem elektronischen Studio der Musikakademie Basel, 1995 realisiert worden ist.